Sondermeldung. Ostzähler heute von 18 bis 20 Uhr auf dem Querfunk. 104,8 Megahertz. Und jetzt? No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Polizeigesetz Baden-Württemberg. Sondersendung von Radio A. Mit Hintergrundinformationen, O-Tönen und Live-Beiträgen von der Demo des Bündnisses Hashtag NoPolGBW. In Karlsruhe ab 14 Uhr im Schlossplatz. Vom Schlossplatz. Auf die Straße. Ja, hallo. Heute sind wir ein bisschen früher dran, wie ihr schon gehört habt. Ich begrüße euch im Namen der Radio A-Redaktion. Und ich möchte nochmal der Sendungsmachenden von Ostzilla mich bei ihr bedanken, dass sie mit uns die Uhrzeit getauscht hat und wir so die Möglichkeit haben, live und zeitgleich mit der Demo gegen das neue Polizeigesetz, also die Demo in Karlsruhe, die ja genau jetzt losgehen sollte oder zumindest die Anfangskundgebung startet. Also vielen Dank, Ostzilla, dass ihr uns das ermöglicht. Ihr habt ja schon ein bisschen im Jingle gehört, was euch erwartet. Ich warte auch auf Anrufe von meinen Kollegen, die vor Ort sind und euch mit direkten Informationen von der Demonstration versorgen werden. Und solange wir warten, spiele ich vielleicht noch ein kurzes Lied, vielleicht ein kurzes von, was habe ich denn hier alles Schönes? Von Cut My Skin, Mind Control. Viel Spaß beim Anhören. Politicians are playing for power too far. We are toys and their eyes say freedom. And as you know, instead of boring, follow their fight. Instead of fucking dreams, follow them from the light. It's a government for the bribery. They messed us up with my control. This is what we don't need. Whoa! Ja, da ich warte immer noch auf einen Anruf. Ich könnte auch andere Inhalte schon, also wir haben im Vornherein ein Interview mit einem Sprecher vom Bündnis gegen das neue Polizeigesetz Karlsruhe geführt. Das geht aber ziemlich lange und ich würde da gern auch noch ein bisschen warten. Vielleicht spiele ich dann einfach nochmal ein Lied von, was nehmen wir, ZSK, keine Angst. Viel Spaß beim Anhören. Versucht So, jetzt werde ich mal bei den Kollegen anrufen und hoffe, ich erreiche sie. Also ihr müsstet auch gleich das... Jetzt. Hallo, hallo? Ah, jetzt, hallo. Hi. Hörst du gut? Ja, ich höre gut. Wie sieht's bei euch aus? Bist du schon sender? Senden wir? Ja, hat alles geklappt. Hi. Hey. Hallihallo da draußen. So, wir sind hier jetzt auf dem Startplatz für Kundgebung und Demo gegen das neue Polizeigesetz. Ihr findet viele Infos unter Hashtag NoPULGBW. Zurzeit sind ungefähr 200 Leute da und um 14.15 Uhr sind die Redebeiträge. Es kommen immer mehr Leute, es sind ungefähr 150 Leute, die bei den Ultras dabei sind, die aus der Fußballerinnen-Ecke kommen. Wir werden nachher mit den Menschen von den Ultras ein interessantes Interview führen. Zudem werden wir ein interessantes Interview führen mit Vertreterinnen der IL, die hier mitorganisiert haben. Und natürlich mit dem Bündnis direkt. Das ist ja schön. Haben wir hier noch ein paar O-Töne. Die Samba-Gruppe ist auch da. Es wird auch Samba-Sound geben später. Und der Platz füllt sich. Es sind über 200 Leute jetzt schon da. Und es geht in den nächsten paar Minuten mit den Redebeiträgen los, die wir dann natürlich für euch live über den Äther schicken. Also, und erfreulicherweise eröffnen wir mit dem Grußwort der Radio A-Gruppe, welche wir sind. Schön, aber dann würde ich ja auch fast noch sagen, Leute, die in Karlsruhe sind, gerade hören, unsere Sendung hören und die noch Zeit haben, die können auch schnell vorbeikommen. Genau, also die Demo ist noch nicht losgezogen. Die Leute, die jetzt die Sendung hören, können zum Schlossplatz kommen und sich an der Demo beteiligen. Ich kann mal kurz noch so ein bisschen beschreiben, wie es gerade aussieht. Die ersten Transis liegen auf Boden. Gegen gerade Karlsruhe hat ein schönes Fronttransis gegen neue Polizeigesetze. Und es gibt einen großen Block. Und jetzt ist es wahrscheinlich fast zu laut, um mich zu hören. Ja, es geht noch. Und es geht noch, okay. Mit Hintergrundmusik. Wir haben hier ein Schild. Verhaften Sie nicht uns, sondern die Klimakiller-Kanzlerin und das gesamte Klimakabinett wegen vorsätzlicher Schlechterfüllung des Paris-Abkommens und somit wegen Teilnahme am vorsätzlichen globalen Völkermord, okay? Uiuiui. Gemäß Paragraph 6 Absatz 1 Nummer 3 Völkerrechtsstrafgesetz, Völkerstrafgesetzbuch. Okay, was genau da dahinter steckt, weiß ich nicht. Auch der Experte für Fußball und Links von der Polizei ist hier und schaut sich die Situation an. Auch der Jürgen Zimmer ist uns natürlich treu geblieben. Immer wenn es um die Polizei geht, kommt auch der Herr Zimmer gern und übernimmt die Einsatzleitung. Das hat er auch heute mal wieder gemacht, wobei er hat sein rotes Mikrofon nicht dabei und ich bin mir gar nicht so sicher, ob er wirklich die Einsatzleitung abbekommen hat. Also hast du noch nicht mitbekommen, dass Zimmers rotes Mikrofon weitergegeben wurde an den Kollegen? Aber es ist da, aber es steht daneben. Ah, okay, vielleicht kommt es heute auch noch zum Einsatz. Es ist da, auf jeden Fall. Ja, wahrscheinlich kommt es zum Einsatz. Warten wir mal ab. Genau. Ich kann mal, es gibt schon schöne Plakate in Pink, wo jedes Gesetz, das quasi verabschiedet oder das vorgestellt wird, hier vom Bündnis auf dem Plakat festgehalten wurde. Es geht los. Ich gehe nach vorne. Genau, der nächste losgelaufen werden davor. Kommen die Redebeiträge. Und jetzt noch ein Lied, der geht los langsam. Also das Lied kommt so gut wie gar nicht hier an. Sicher nicht, ja. Dann hören wir ein bisschen das Lied, geh mal näher ran. Thank you. 2 Minuten soll es losgehen mit den Redebeiträgen. Wir warten noch ein bisschen und fangen noch ein paar O-Töne ein. Das letzte Mal, als ich gezählt habe, wie gesagt, würde ich sagen 220 Leute. Ich denke, es wächst an. Es dürften mittlerweile um die 300 Leute sein, die hier vor dem Schloss in Karlsruhe sich vorbereiten auf die Demonstration gegen die geplanten Polizeigesetze. Ja, vielleicht kannst du ja nochmal, was ja häufig bei so Antirepressionsdemos oder Demonstrationen und Aktionen, die sich mit der Polizei kritisch auseinandersetzen, ist ja meistens wenig Polizei da, um so zu tun, als ob es keine Gründe gäbe, gegen die Polizei zu demonstrieren oder gegen Polizeigesetze. Wie sieht es gerade bei euch vor Ort aus? Genau, also ich zähle jetzt hier augenscheinlich 6 Polizisten. Das sind die Zugführer, der BFE und eben der Zimmer und die Einsatzleitung. Ansonsten sind jetzt noch nicht wirklich, nicht viel Polizei vor Ort. Ich weiß aber, dass am Zirkel genug Autos bereitstehen. Das Anti-Konflikt-Team ist da mit 3 Menschen. Die Leute, die sich ja engagieren, auch alle kennen natürlich, auch keine neuen Gesichter dabei. Aber neue Zivilpolizisten, einige Zivilbeamte, die etwas jünger sind. Ich gehe Richtung Boxen, weil es geht bald los. Also, ihr steht im Moment noch im Schatten, kommt dann einfach hier auf die Sonnenseite zu uns und dann legen wir zügig los. Ich bräuchte eine kleine Rückmeldung, wie gut die Aufnahme jetzt gleich ankommt und wo ich mich am besten hinstelle. Also, gerade eben hat sich's gut und deutlich angehört. Okay, dann jetzt. Sieht es so aus, als würden wir den nächsten... Hallo alle, wir, die Sendungmachenden des Radio A, grüßen euch und danken euch zuallererst, dass ihr euch gegen das geplante Polizeigesetz für Baden-Württemberg engagiert. Wir begleiten euch heute auf der Straße mit dem Mikrofon und wollen den wichtigen Kampf für die Verteidigung unserer Freiheitsrechte über den Äther in die Öffentlichkeit tragen. Wir glauben nicht, dass die Polizisten dieses Landes auch nur ein Quäntchen mehr an Kompetenz und Befugnis erhalten sollten. Wir stehen ein für alternative Sicherheitskonzepte. Denn eins ist für uns klar, nicht wer das Gewaltmonopol kontrolliert, schafft Sicherheit für die Menschen. Solidarisches Verhalten, der Kampf gegen die ständige Konkurrenz und die Zurichtung des Menschen zu einem Element des Marktes, nachbarschaftliche Organisierung und gegenseitige Hilfe, all dies schafft Sicherheit und Perspektive für Menschen. Wenn es nach uns geht, dann heißt es, weniger Ausfahrt frei halten, mehr Freiheit aushalten. Danke fürs Kommen und packen wir es an. Gegen die Beschneidung unserer Freiheitsrechte für eine solidarische Gesellschaft. Solidarische Grüße sendet euer Radio A. Hörbar auf Querfunk 104,8 MHz oder im Internet auf querfunk.de. Und damit geht's los. Hallo, ich bin Micha. Hallo, ich bin Mara. Wir beide begleiten euch heute durch den Tag. Ja, und wir sprechen heute für das breite gesellschaftliche Bündnis Freiheitsrechte verteidigen gemeinsam gegen neue Polizeigesetze. Wir begleiten seit Herbst letzten Jahres die neuerliche Verlautbarung der baden-württembergischen Landesregierung, das Polizeigesetz in Baden-Württemberg nochmals verschärfen zu wollen. Kritisch. Ginge es nach der grün-schwarzen Landesregierung und dem Vorstoß des CDU-Innenminister Strobel hieße das unter anderem präventive Online-Durchsuchungen auf Computern und Smartphones bei sogenannten Gefährderinnen. Gefährderinnen gewahrsam bis zu 3 Monaten bei beliebiger Verlängerung. DNA-Analyse zur Verhinderung von Straftaten. Bodycam-Einsatz im Inneren, also Privatwohnungen, Gäste, Gaststätten und Discos ohne richterliche Zustimmung. Umfassende Personenkontrollen im Vorfeld von Demonstrationen oder Fußballspielen. Schleierfahndung, also anlassfreie Kontrolle bis zu 30 Kilometer vom Grenzgebiet entfernt. Sollten diese Instrumente eintreffen, greift das massiv in unsere Bürger- und Freiheitsrechte ein und steht deutlich, in deutlichen sichtbaren Widerspruch zu einer offenen Gesellschaft. Deshalb hat das Bündnis dieses Wochenende zu landesweiten Aktionstagen unter dem Hashtag NoPolizeiBW aufgerufen. Schon im Vorfeld gab es in deutschen Fußballligen Mobilisierungsaktionen zu unserem Aktionswochenende. So hat die Fanszene des Karlsruher SC das Heimspiel gegen Heidenheim am 28. September zum Anlass genommen, mit Informationsflyern und Choreografie gegen das neue Polizeigesetz zu protestieren. Auch in Stuttgart gab es letzte Woche Mobilisierungen zum No-Polk-Aktionswochenende. So sollen Fans ihre Rivalitäten hinten anstellen und fokussieren auf gemeinsame Themen. Wir begrüßen es, wenn die Fanszenen auf ihre jeweils eigene Art ihre politische Stellungnahmen abgeben. Ja, ich würde sagen, das ist ein Applaus wert, oder? Und am Sonntag hat mir so eine Karte hier einen erfolgreichen Aktionstag mit verschiedenen Aktivitäten in der Innenstadt. Neben einem ganztägigen Infostand und einem Radiobeleg der Klimagerechtigkeitsaktivistinnen hat das offene antifaschistische Treffen einen kreativen Spaziergang zu den Handlangern und Profiteuren des Überwachungsstaats organisiert. Berichte und Fotos zu den verschiedenen Aktionen findet ihr auf dem Blog nopolkbw.org oder auf den Social-Media-Kanälen. Und auch in Stuttgart, Mannheim, Freiburg und Offenburg sind schon gestern Menschen auf die Straße gegangen, um ihren Unmut kundzutun. In Stuttgart allein über 1.000. Bravo. Bravo. Heute sind wir hierher gekommen, um gemeinsam unseren Widerstand gegen die geplant erneute Verschärfung der Polizeigesetze in Baden-Württemberg auf die Straße zu tragen. Doch worüber sprechen wir eigentlich bei den neuen Polizeigesetzen? Reden wir über einzelne Maßnahmen, die halt ein wenig kritikwürdig sind? Maßnahmen, die ein bisschen über das Ziel hinausschießen? Nein, wir reden hier von den härtesten Polizeigesetzen seit Ende des Faschismus. Wir reden über den brachialen Abbau demokratischer Grundrechte. Wir reden über bisher ungeahnte Befugnisse zur Überwachung von Bürgerinnen und Bürgern. Diese autoritäre Formierung des Staates lässt sich nur im Kontext eines gesamtgesellschaftlichen Rechtsbruchs betrachten und ist kein Phänomen, was uns nur hier in Baden-Württemberg tangiert. Auch in Bayern, NRW, Hessen, Niedersachsen, Brandenburg und Rheinland-Pfalz wurden die Polizeigesetze verschärft. Aber auch hier gab es Proteste. In Bayern gingen über Wochen mehrere 10.000 Menschen auf die Straße, um gegen die dortigen Polizeigesetze aktiv zu werden. All diejenigen, die neuen Polizeigesetze wollen, reden immerzu von Kriminalität und Terrorgefahr. Dabei wiederholen sie fast schon gebetsmühlenartig den Begriff der Sicherheit. Und seien wir mal ehrlich, irgendwie klingt Sicherheit ja auch ganz gut. Doch um die Sicherheit von uns allen oder um soziale Sicherheit geht es nicht. Hätten alle eine existenzsichernde Arbeit, leistbaren und schönen Wohnraum, Zugang zu Bildung und kultureller Teilhabe, wäre das ein wirklicher Beitrag zur Bekämpfung von Kriminalität und Gewalt. Hätten wir globale Ernährungssicherheit, Frieden statt Kriege, Wohlstand statt Armut, Klimaschutz statt Umweltzerstörung, dann wäre auch das ein wirklicher Beitrag zur Bekämpfung von Terrorismus. Doch um all das geht es den Gesetzesschreibern der Polizeigesetze nicht. Denn das Sicherheitsverständnis der Strobels, Seehofers und Gaulands hat mit Grundrechten und einer lebenswerten und solidarischen Zukunft genauso wenig gemein wie das Schwadronieren über Sicherheit und Ordnung nach den antisemitischen Nazimorden in Halle. Die Dreistigkeit, mit der nach mehr Polizei und Geheimdienst gerufen wird, ohne den Willen über die Verstrickungen eben dieser Behörden mit dem NSU, dem Hannibal-Netzwerk, Nordkreuz, Franco A. oder der Mordfall Lübcke und allen weiteren Fällen auch nur im Ansatz zu reden. Solche Terrorakte werden genutzt, um etwas anderes zu erreichen als die Gefahrenabwehr oder Strafverfolgung. Es geht darum, eine grundsätzliche Überwachung der digitalen Kommunikation aller Menschen zu erreichen. Deshalb müssen wir raus aus dem phlegmatischen Ansatz, dass Politik zur Erhaltung des Status quo dient. Wir müssen uns aufstellen gegen das Zusammenspiel von Rechtsbruch und autoritärer Formierung. Wir lassen nicht die Rollen runter und hoffen, dass alles besser wird. Wir mischen uns ein und demonstrieren für die Freiheitsrechte von uns allen. Deshalb stehen heute zivilgesellschaftliche Gruppen, Bürgerrechtsinitiativen, die selbstbestimmte Fanszene, Gewerkschafterinnen und antikapitalistische Gruppen gemeinsam auf der Straße. Als erstes werden wir jetzt einen Redebeitrag von Martin hören. Martin ist Mitglied bei Entropia e.V. Chaos Computer Club. Der Chaos Computer Club setzt sich jetzt seit Jahrzehnten unter anderem für ein freies Internet und den Schutz der Privatsphäre und der persönlichen Daten ein. Martin wird uns mit seinem Fachhintergrund etwas über die technische Umsetzung der Polizeigesetze sowie über die Nutzung des Staatstrojaners erzählen. Vielen Dank, dass du gekommen bist. Ja, hallo, schön euch alle zu sehen hier. Ich bin sehr erfreut, dass so viele gekommen sind. Deutlich mehr als vor 2 Jahren, als wir das letzte Mal hier standen und für Freiheitsrechte demonstriert haben. Ich möchte damit zeigen, wie wichtig es ist, dass man ein breites Bündnis hat. Ein breites Bündnis, was gegen den Überwachungsstaat, der immer weiter ausgebaut wird, vorgeht. Wir brauchen auch ein breites Bündnis, um zu verhindern, dass es immer weiter so geht. Wir müssen auch, selbst wenn dieser Gesetzesvorschlag irgendwann wieder in die Schublade gepackt wird oder wenn er beschlossen wird, damit nicht aufhören. Es muss weitergehen. Es wird nicht bei diesem Gesetzesvorschlag bleiben. Seit 9/11 werden Grundrechte massiv ausgehöhlt und der Überwachungsstaat immer weiter ausgebaut. Mehrere Gesetze waren dabei Verfassungsbruch. Die gängige Praxis der Politiker ist, Maximalforderungen zu stellen. Regelmäßig muss das Bundesverfassungsgericht einschreiten und die Politiker wieder zurückpfeifen. So auch aktuell Strobel, unser Innenminister in Baden-Württemberg. Er stellt Maximalforderungen, die weit über das Sinnvolle hinausgehen und auch nicht mehr im Grundgesetz konform sind. Ich möchte hier ein paar klare Worte über die Grünen sagen. Sie arbeiten daran, diese Maximalforderungen zu reduzieren, werden sich aber dann wahrscheinlich trotzdem auf einen Kompromiss einlassen. Das ist trotzdem keine gute Tat an den Bürgerrechten. Die Grünen sind die stärkste Fraktion im Parlament und lassen sich von einem Juniorpartner vor sich hertreiben. Das ist fast schon peinlich. Wo bleiben die Maximalforderungen der Grünen? 0 CO2-Emissionen bis 2030. Und selbst wenn sie den Klimaschutz ernst nehmen, würde sich die CDU dann auf einen Kompromiss einlassen, sagen wir, 0 CO2-Emissionen bis 2040? Wohl kaum. Aber bei Bürgerrechten tut die Grünen der CDU hinterherlaufen. Berücksichtigen dabei muss man auch, dass der Kompromiss schon lange gemacht wurde. 2017 wurde der Grünen Jugend, die ja auch massiv betroffen sind von den Gesetzen, von ihrem Innenexperten Ulrich Seckel gesagt, ja, wir müssen jetzt das Gesetz machen, sonst kommt es später viel schlimmer. Was wir jetzt wissen, es kommt trotzdem schlimmer. Was wir hier sehen, ist das stückchenweise Aufgeben der Idealen, die Grünen als Bürgerrechtspartei mal hatten. Auf diesem Podium, auf dem er das gesagt hatte, hat er mir auch versprochen, darzulegen, wie der Staatstrojaner grundgesetzkonform gestaltet werden kann. Diese Antwort ist mir bis heute schuldig geblieben. Warum? Das ist auch nicht überraschend, weil es ist nicht möglich. Deshalb klagt der CCC, die Gesellschaft für Freiheitsrechte, und viele andere gegen das 2017 beschlossene Gesetz. Es verletzt massiv das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, sowie wie den von der Maßnahme direkt Betroffenen, wie auch von allen Kommunikationspartnern. Wenn ich zum Beispiel die intime Nachrichten, privaten Inhalt mit einer Person teile, die überwacht wird, dann werden auch diese Informationen mit überwacht. Das ist ein massiver Eingriff in meine Grundrechte. Auf welcher Basis? Im Folgenden will ich noch auf ein paar weitere Probleme über den Staatstrojaner eingehen. Um einen Staatstrojaner zu bauen, muss man die IT-Sicherheit von allen Systemen reduzieren. Sowohl beim konkreten Angriff auf ein System, als auch generell für alle ähnlichen Systeme, die man angreifen will. Denn man braucht Lücken, um in diese einzudrängen. Beim Angriff wird inhärent die Möglichkeit geschaffen, Daten auf dem angegriffenen System zu manipulieren. Dies ist technisch notwendig für den Eingriff. diese Möglichkeit, Daten zu löschen, zu ändern oder hochzuladen, tut gleichzeitig die Beweissicherung unterminieren. Es wird vermutlich nicht der Normalfall sein, dass Polizisten die Daten auf den Systemen manipulieren und verfälschte Beweise hinterlegen. Aber wer verspricht uns, dass es nie passieren wird? Und dazu ist auch immer ein großer Lauschangriff oder Sperrangriff möglich, wenn das System wenn man auf dem System ist. Ferngesteuert Mikrofon und Kamera einschalten von dem System ist überhaupt kein Problem, egal ob ein Richter vorher zugestimmt hat oder nicht. Zusätzlich wird auch durch die externe Zugriffsmöglichkeit die IT-Sicherheit des Betroffenen reduziert. Wird für Kriminelle einfacher einzudringen. Wenn ich in ein Haus, in eine Wand ein Loch schlage, in eine provisorische Tür einbaue und für die Polizei, dass sie rein kann, dann ist das Haus garantiert nachher nicht mehr so sicher wie vorher, das ist offensichtlich. Das hat man auch 2011 gesehen, als der TTIP einen Staatstrojaner in die Finger bekam und diesen analysiert hat. Er war vollkommen dilettantisch umgesetzt und voller Fehler. Jeder Zugriff von jedem von uns auf eine beliebige Webseite ist heute sicherer als die Kommunikation zwischen dem Staatstrojaner und dem Kontrollserver des BKA damals. Aber das schwerwiegendste Problem ist, dass der Staatstrojaner die IT-Sicherheit von uns allen angreift. Um einen Staatstrojaner zu bauen, muss man Lücken haben, um die Systeme eindringen zu können. Diese Lücken muss der Polizei bekannt sein und sie müssen diese sammeln und horten. Ein Staat, der aber meine Grundrechte oder der unsere Grundrechte schützen soll, ein Staat, der mein Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung schützen soll, der muss diese Lücken an die Hersteller melden, dass sie gefixt werden und dass sie nicht von Kriminellen gebraucht werden, um in meine Systeme einzudringen und meine Daten zu klauen. Dies sind alles Gründe, warum wir dieses Gesetz verhindern wollen. Viele weitere werden wir noch hören. Ja, vielen Dank, Martin, und den Blick auf den Staatstrojaner und den IT-Sicherheit kommen wir auf jeden Fall in unserem Bündnis ziemlich weiter. Als nächstes dürfen wir nun Brigitte vom offenen antirassistischen Netzwerk Baden-Württemberg begrüßen. Brigitte, du hast das Wort. Die Polizeigesetze in der Bundesrepublik Deutschland werden seit Jahren immer wieder Stück für Stück verschärft. Die Repression wird ausgebaut und offensichtlich gibt es einige in unserem Lande, die von einem Polizeistaat träumen, mit dem man dann angeblich demokratische und Freiheitsrechte verteidigen könnte. So ein Unsinn. Das werden wir nicht zulassen. Betroffen von den Repressionsmaßnahmen sind vor allem diejenigen, die sich gegen die Verhältnisse hier in der Bundesrepublik und anderswo zur Wehr setzen. Die sich zur Wehr setzen gegen Sozialabbau, Arbeitslosigkeit, Entlassungen, gegen Abschiebemaßnahmen, gegen Angriffe auf Frauenrechte, die gegen die Klimapolitik protestieren und so weiter. Wir wissen, dass wir diejenigen sein werden, alle die, die hier aufstehen, die ganz persönlich von diesen Repressionsmaßnahmen betroffen sein werden. Deshalb werden wir schon aus Eigeninteresse immer wieder auf die Straße gehen, um weitere Verschärfungen zu verhindern. In einer Welt wie heute, in der die Profitinteressen der Konzerne stärker geschützt werden als die Würde und die sozialen Rechte von Millionen Menschen, halten wir die Legitimität von sozialen Protesten für wichtiger als die Frage nach ihrer legalen Bewertung durch die Herrschenden. Wir werden uns nicht einschüchtern lassen. Das antirassistische Netzwerk Baden-Württemberg beschäftigt sich natürlich insbesondere auch auf die Auswirkungen solcher Gesetze auf die Menschen, die in der Bundesrepublik Deutschland leben, ohne deutschen Pass, als Migranten, als Geflüchtete. Denn sie sind in der Regel immer die Ersten, an denen Verschärfungen ausprobiert werden. Wir wissen das seit langem. Zum Beispiel die berühmten Hartz-IV-Gesetze, von denen leider auch einige, die hier stehen, leben müssen. Die wurden früher schon ausprobiert an den Asylsuchenden, denn das Asylbewerberleistungsgesetz nahm das schon vorher, dass man mit Beträgen leben kann, die eigentlich nicht reichen zum Leben. Leider gab es damals nicht so viele Proteste, denn der Zusammenhang zu späteren Kürzungen im Sozialbereich war für alle deutlich. Und wenn wir jetzt schauen, welche Maßnahmen im Rahmen der Verschärfung der Polizeigesetze anstehen, dann möchte ich auf zwei Dinge vor allem hinweisen. Verschärft oder möglich werden soll eine andere Form der Schleierfahndung. In Zukunft soll überall 30 Kilometer bis hinein ins Landesinnere von den Grenzen, unabhängig von jedem Verdacht, Kontrollen durchgeführt werden können. Und es sollen auch in der Stadt bei Ereignissen ebenfalls immer wieder Kontrollen durchgeführt werden können. Wir wissen, was das bedeutet, zum Beispiel bei Demonstrationen, wenn im Vorfeld schon kontrolliert wird, mit dem Ziel, Menschen einzuschüchtern und dafür zu sorgen, dass sie nicht letztendlich an der Demonstration teilnehmen können. Für die Geflüchteten in Deutschland, vor allem auch für Menschen, ob mit oder ohne deutschen Pass, die aufgrund ihrer Hautfarbe auffällig sind, für sie bedeutet diese polizeierweiterten Gesetze der reinste Horror. Denn bereits jetzt gibt es ja sowas auch in unserer Stadt wie Racial Profiling. Menschen werden kontrolliert und angehalten, nur weil sie einfach nicht so richtig in das angeblich deutsche Aussehen passen. Das heißt, Racial Profiling ist Alltag für diese Menschen. Und genau das wird erweitert, ebenfalls durch die Polizeigesetze. Und deshalb stehen wir auch an der Seite der Migranten, der schwarzen Bevölkerung in diesem Land, um ihre Rechte zu verteidigen. Ein Befreiungstheologe aus Deutschland hat Folgendes gesagt, und da können wir uns tatsächlich voll anschließen. Das, was da auf uns immer bedrohlicher zukommt, ist mit dem Begriff des Polizeistaates nicht wirklich erfasst. Denn viel schlimmer als dem definierten Interesse der herrschenden Klasse und ihren Aufstandsbekämpfungsmethoden und ihren Aufstandsbekämpfungsgruppen gegenüberzustehen ist es, viel schlimmer ist es, in einer Gesellschaft zu leben, in der es einen breiten Konsens darüber gibt, dass alle diejenigen, die vermeintlich die Sicherheit und die Ordnung stören, ihr Recht auf körperliche Integrität und zuletzt auch auf ihre Menschenrechte überhaupt verwirklichen. Und genau in einem solchen System wollen wir nicht leben. Der fortdauernde autoritäre Umbau von Staat und Gesellschaft ist für uns alle unübersehbar. Aber wir wissen auch, diese Entwicklung ist nicht unaufhaltbar. Es reicht nicht aus, sich darauf zu verlassen, dass kritische Medien oder das Bundesverfassungsgericht die verbleibenden Freiheiten und Grundrechte verteidigen werden. Nur dann, wenn wir viele sind, wenn wir Tausende sind, wenn wir eine Macht auf der Straße sind, werden wir dazu beitragen, diese Gesetze zu verhindern. Und zum Abschluss nur noch zwei Sätze. Nur wer Angst vor Freiheit hat, baut am Überwachungsstaat. Und gegen Polizeistaat und Rechtsruck hilft nur eins. Freiheitsrechte verteidigen, indem wir sie uns nehmen. Danke. Vielen Dank für diesen Beitrag. bevor die Demonstration nun gleich startet, hören wir zum Schluss noch einen Redebeitrag von Martin als Vertreter der Fanhilfe Karlsruhe. Er wird uns heute eine Perspektive der Fußballfanszene zu der geplanten Gesetzesverschärfung geben. Denn im Moment ist es neben linken Gegendemonstrantinnen vor allem die selbstbestimmte Fanszene, bei der schon heute illegale Praktiken zur Überwachung und Repression eingesetzt werden. Martin, vielen Dank, dass du gekommen bist. Es ist der 27. November 2016. Ein KSC-Fan steht im Gästeblock in Kaiserslautern. Unweit von ihm wird Pyrotechnik gezündet. Der Mann ist an der Aktion nicht beteiligt. Er ist nicht vermummt und nicht auffällig. Dennoch kommt es zum Verfahren. Er wird vorgeladen und bald flattert bei ihm ein Strafbefehl von 1500 Euro ein. Grund? Sein Outfit ähnelt dem jener Person, die Pyrotechnik gezündet haben. Die Staatsanwaltschaft schließt daraus, dass er von der Aktion gewusst haben muss und mit seiner Kleidung andere schützen wollte. Beweise gibt es keine. Der Mann ist kein Einzelfall. Die Gesamtsumme an Strafen und Verfahrenskosten für jenes Spiel ist inzwischen sechsstellig. Mit fast 100 Betroffenen. Als Fanhilfe Karlsruhe sind wir zunehmend mit solchen Fällen konfrontiert. Obwohl die Stadien immer sicherer werden, sind wir als Fußballfans leider immer wieder mit einem Überangebot der Polizei konfrontiert. Wasserwerfer, Drohnen, Zivilstreifen, Polizeihunde und Polizeipferde und umfassende Videoüberwachung sind inzwischen Standard. Bei Auswärtsspielen mit dem Bus begleitet die Polizei ab einem gewissen Punkt die Fanbusse bis zum Zielort. Eine Rast, um etwa die Toilette aufzusuchen, ist ab der Fahrt im Konvoi gestrichen. Weiß die Polizei nicht, wie Fans anreisen, so nennt sie das konspirativ. Das rechtfertigt beim Antreffen der Fans in der Regel eine engmaschige Polizeibegleitung bis zum Stadion oder die Vorgabe von Verkehrsmitteln und Zugverbindungen. In manchen Fällen sogar eine Ingewahrsamnahme und anschließendes Betretungsverbot für die Stadt. Bewegungsfreiheit gibt es für uns Fußballfans nicht. Laut der Polizei, von der man immer wieder hört, geht es darum, wer nichts zu verbergen hat, kann der Polizei im Voraus ja gerne sagen, wie er anreist. Nach dem Spiel müssen Fans aufgrund einer Blocksperre häufig so lange im Block verharren, bis die Polizei entscheidet, dass dieser verlassen werden darf. Die Polizeipräsenz im und um das Stadion führt wiederum oftmals zu unschönen Szenen. Das nach dem Genfer Protokoll im Krieg verbotene Pfefferspray wird häufig ohne Rücksicht in ganze Blöcke, Zugabteile oder Busse gespült. Die verletzten Zahlen schnellen dabei rasch in die Höhe. Aber nicht aufgrund gewaltbereiter Fußballfans, sondern aufgrund der vermeintlich präventiven Übergriffe der Polizei. Prävention und Übergrifflichkeit gehen bei der Polizei nicht nur im Stadion Hand in Hand. Sogenannte Gefährderansprachen sind bei Eltern oder Arbeitgebern von Fußballfans keine Seltenheit. Aufenthaltsverbote sind längst an der Tagesordnung. Wird man einmal zur falschen Zeit am falschen Ort von der Polizei kontrolliert, landet man auch ohne Verurteilung in der sogenannten Datei Gewalttätersport oder in der sogenannten in Baden-Württemberg geführten SKB-Datei der szenekundigen Beamten. In dieser befinden sich auch häufig Begleitpersonen, denen noch nicht einmal ein Tatvorwurf gemacht werden muss. Ob man in diesen Dateien gespeichert ist, wird einem von der Polizei nicht erzählt. Die Eintragung in der Datei rechtfertigt aber intensive Kontrollen, eine strengere Strafverfolgung oder reicht als Begründung für Vertretungsverbote und Meldeauflagen. Straftaten beim Fußball nehmen ab. Die Sicherheit in den Stadien nimmt zu. In der Saison 2018-2019 waren in Baden-Württemberg in den ersten vier Ligen durchschnittlich 17.500 Zuschauer bei einem Spiel. Bei gerade einmal 0,7 Verletzten pro 1.000 Zuschauern. Jedes Dorffest, geschweige denn das Oktoberfest, dürfte gefährlicher sein. Gleichzeitig geht die Anzahl der von der Polizei erfassten Straftaten beim Fußball von Jahr zu Jahr zurück. Kommt es zur Verschärfung der Polizeigesetze, spüren wir Fußballfans das als erstes. Die neueste Studie zur Polizeigewalt, die KVIAG, zeigt, dass Fußballfans mit am häufigsten und intensivsten von polizeilichen Maßnahmen betroffen sind. Jedoch, eine Solidarisierung findet außerhalb der Stadien selten statt. Stellen Polizei und Medien Fußballfans doch stets als Chaoten und Randalierer dar. Deswegen eignen sich Fußballfans von der Polizei, um neue Gesetze, Techniken oder auch Waffen zu testen. Erst einmal erprobt ist für die Beamten bei der nächsten Demo gegen den Kohleabbau, Proteste gegen Nazi-Aufmärsche oder eine Abschiebung schon viel leichter, diese umzusetzen. Die Novellierung des Gesetzes soll zwar eigentlich nur gegen den Terrorismus eingesetzt werden. In der Realität sieht das aber jetzt schon anders aus. In Bayern, wo das neue Polizeigesetz schon in Kraft ist, sind bereits 19 Personen präventiv inhaftiert, also ohne jemals wegen einer Straftat rechtskräftig verurteilt worden zu sein. Davon war der überwiegende Teil Geflüchtete, die unter anderem wegen angeblicher Zechprellerei oder Trunkenheit inhaftiert wurden. Wir wollen aber nicht warten, bis wir die Nächsten sind. Wir wollen nicht, dass aus Übergriffen und Präventionsmaßnahmen der Polizei für uns Inhaftierungen werden. Deshalb sagen wir Nein. Nein zum Polizeigesetz von 2017 und Nein zu weiteren Verschärfungen. Ja zur Freiheit und Nein zum Polizeistaat. Beiträge sind zu Ende. Die kommt noch was? Aber es kommt doch nichts mehr. Ja, was hältst du davon, mal zwischendurch Musik zu spielen, so also zur Auflockerung? Also nochmal in die Richtung ist raus, Richtung Innenstadt, Richtung Marktplatz. Hallo? vorne das große Gelbe. Ja, es kommt gerade noch mal ganz kurz. Das erste Transparent des Bündnisses. Stellt euch dahinter auf. Seid laut und kreativ. Es ist angelegt, wenn die Sonne scheint. Karlsruhe ist voll. Machen wir ein tolles Unverstand. Gegen Polizei gegangen und staatliche Repression aufgeben. Ja, die Demo formiert sich. Wir können kurz die Live-Übertragung pausieren zum ein bisschen Musik hören. Auch hier kommt jetzt Musik und wir hören uns so in 5 bis 8 Minuten wieder live von der Demo gegen Repression und das neue Polizeigesetz Baden-Württemberg. Dann bis gleich. Bis gleich. Haben wir ja wahrscheinlich noch ein bisschen Zeit für noch mehr Musik. Ja, das war ja jetzt auch eine geballte Ladung an Informationen. Und ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit, bevor sich der Kollege wieder bei mir meldet. Und ich würde sagen, ich spiele jetzt was von Zuki, und zwar Spuck auf rechts. Ja, eins unserer Lieblingslieder, aber das macht ja nichts, wenn ihr das öfters hört. Ist ja auch gute Musik. Viel Spaß beim Anhören. Sieg, Eier! Schnauze, Forsche! Spuck auf rechts! Ich decke mit Etiketten, nenn es Ethnopluralismus, um die Hette zu verstecken. Dazu gehören darf höchstens, wer sich assimiliert. Ich krieg Hass auf Papier, Behörden gehören massig blockiert. blockiert. Residenzpflicht und Asylverfahren, Beschlüsse aus Parlamenten kriegen richtig viel Applaus von ideologisch braunen Händen. Gute Frauen, Mutterkreuze, schlechte Frauen, schwarzer Winkel. Immer noch ein gültiger Grund, auf den Staat zu pinkeln. Warum hat denn niemand dieses Patriarchat zerbombt? Sexism selbst, Männlichkeit darf nicht zu Schaden kommen. Frauen kriegen Kinder, Männer kriegen Geld und Anerkennung. Witze peitschen durch das Netz, wenn wir darüber anders denken. Härte, Ellenbogen, Kompetenz und Muskelkraft. Ficken und gefickt werden, Zucker, damit Schluss gemacht. Es geht um Macht und Härte, andere abzuwerten. 88 Mal zu folgen und den Hass zu nähren. Und bis in den Tod. Autoritäten sind wie Götter, sie singen ihr Lied, sie essen ihr Brot. Scheiße, Konformität, kein Raum für zarte Empfindungen. Im Gleichschritt denken, sich weiter beschränken, sind die Rahmenbedingungen. Sensibilität würde sich spüren lassen, wie wenig frei sie sind. Ihre ungleiche Gleichheit, mit der sie sich selber Ja, wie ihr hört, werde ich schon angerufen wieder. Dann muss ich da wohl dran gehen. Hallo? Ja, jetzt melde ich mich wieder live von der Demo, weil wir gerade die Parolen richtig abgehen zwischen den Häusern und das wollen wir euch natürlich zugutekommen lassen. Also was man den KSC-Fans lassen muss, Parolen rufen können sie auf jeden Fall. Ja, wir kriegen auch gleich aktuelle Zahlen, aber wir sind jetzt ungefähr, ich würde sagen, mittlerweile 500 Leuten unterwegs. Jetzt gerade verlassen wir, sind wir beim Karstadt und gehen direkt auf die Kaiserstraße. Die Stadt ist rammelvoll, weil heute auch verkaufsoffener Sonntag ist. Und es gibt Parolen ohne Ende, es ist laut, es ist gute Stimmung. Es werden Flyer verteilt, die Demo ist offen, hat eine gute Außenwirkung. Jo. Ja. Wir warten mal auf den... Vorne laufen die Ultras, hinten laufen die anderen Gruppen. Wir warten mal auf die anderen und die Parolen, die dort gerade zu hören sind. Ja, vielleicht kannst du zwischendrin noch, kannst du einschätzen, wie die Demo angenommen wird von den Passanten und Passantinnen? Gibt es da Interesse? Ja, durchaus. Also wie gesagt, die Stadt ist wirklich voll. Also so wie wir das selten gesehen haben, in Karlsruhe seit langer Zeit nicht mehr. Also die Innenstadt ist voll, es sind Leute auf allen Seiten der Demo und die Ultras haben angehalten. Wow, und wir haben aktuelle Zahlen, wir haben 60 Reihen A. Wir haben die aktuellen Zahlen und wir haben relativ hohe Zahlen. Wir haben nämlich ungefähr 6 Leute pro Reihe und das mal 20. Das heißt, wir haben 20 mal 60. 1200 Teilnehmer ungefähr. Ui. Aktuelle Zahlen ungefähr 1200 Teilnehmer. Zwischendurch wird mal angehalten, es werden Parolen gerufen. Wie gesagt, die Stadt ist voll, die Demo ist an der Seite offen, es gibt keine Seitentransparente. Dadurch die Außenwirkung maximal hoch. Polizei läuft im losen Reihen neben der Demo her. Jo. Ein Bild, ein Demobild, wie wir es in Karlsruhe schon lange nicht mehr gesehen haben. So viele Menschen außen rum, so viele Leute im Demozug. Ja, auch weiterhin Parolen, schöne, offene Demostruktur, viele Leute, wenig Cops, relativ wenig, die sind mit Sicherheit irgendwo im Hintergrund. Und wir warten mal auf den Block des Bündnisses. Ja, es werden auch Parolen gerufen, richtigerweise, die über das Polizeigesetz hinausgehen. Jetzt nun gerade Fußballfans relativ laute Parolen rufen, ein ziemlich großer Block, die auch sehr lautstark sind. Ja, Ja, gibt es Fragen aus dem Studio? Was würde dich interessieren? Du bist ja leider im Keller und siehst nichts. Ja, das ist ein bisschen schade. Ich komme ja auch... Das ist schön mit den Parolen. Das sieht gut aus. Ja, auf jeden Fall. Was ich halt interessant finde, was noch gesagt werden muss, in Stuttgart bei der Demo, bei der letzten, da war ja auch kaum Polizei vor Ort. Und da kann man wahrscheinlich trotzdem gespannt sein, ob sich die Ordnungskräfte wie in Stuttgart noch am Ende irgendwas einfallen lassen. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also ich habe heute hier gehört von Menschen, die in Stuttgart waren, dass es zuerst mit der Polizei ruhig war, den Tag über, und sich dann aber eben bei der Rojava-solidarischen Demonstration dafür umso mehr Bahn gebrochen hat gegen Nachmittag. Mhm. Also hier ist die Polizei da, Knüppeln ausgerüstet, keine mehr Liter Pfefferspray, was ja schon mal ganz, ja, also es wird nicht das volle Arsenal aufgefahren im Moment. Helme sind zwar dabei, aber sie werden unten gelassen. Genau, also aber wir kennen das ja bei dem Thema Repression, wie du es ja auch schon erwähnt hast vorhin, dass oftmals da ja das Arsenal eben nicht so ausgepackt wird, sondern eher versucht wird, ein Bild zu zeigen, dass eben das eher entkräftet, was als Kritik da auf die Straße getragen wird. Das ist ja auch nichts Neues für uns. Ja, habt ihr auch irgendwie direkte Stimmen aus dem Umfeld von der Demonstration von Passantinnen und Passanten gehört? Noch nicht, aber da werden wir uns jetzt dran machen. Also wir sind jetzt ein kleines Stück gelaufen und wir werden jetzt anfangen, einfach mal Menschen zu fragen, was sie denn so von Freiheitsrechten halten, und auch Menschen zu fragen, warum sie heute hier sind und was sie denn hier so machen. Ja, hört die Stimmung, wir gehen mal Richtung Samba-Block. Ja. Wow, es ist laut, es ist viel, und hier ist jetzt jemand am Flyer verteilen. Warum verteilst du jetzt hier Flyer? Wie bitte? Warum verteilst du Flyer neben der Demo? Na, ich verteile nicht Flyer wegen der Demo, sondern wir nutzen die Demo, um die Bevölkerung darüber aufzuklären, was in dem zukünftigen Polizeigesetz höchstwahrscheinlich drinstehen wird und wogegen wir uns wehren. Und jetzt kam aus dem Studio die Frage gekriegt, wieso die Außenwirkung der Demo eingeschätzt wird bisher. Na, also dadurch, dass es ein verkaufsoffener Sonntag ist, habe ich schon das Gefühl, dass ziemlich viele Leute mitkriegen, um was es hier geht. Also viele, denen ich so einen Flyer in der Hand drücke, sagen auch, ja, ich habe schon mitgekriegt, dass es ums Polizeigesetz geht. Von daher glaube ich, dass die Außenwirkung verdammt gut ist. Danke. Ja, also das war eine Stimme einer Person, die sich am Rand der Demo bewegt und Flyer verteilt. Und wir hören uns ein bisschen den Samba-Block an. Wir bewegen uns wieder ein bisschen vor durch die Demo, und es ist echt, also wie gesagt, seit langem mal wieder eine Demo, die wirklich voll ist. Voll mit Menschen, die hier am Rand stehen. Wissen Sie, darf ich Sie kurz fragen für den Querfunk, für das Freie Radio Karlsruhe, wir senden gerade live. Wissen Sie, um was es geht als Passant? Ich habe jetzt schon dreimal gefragt und habe dreimal verschiedene Antworten bekommen. Okay, und welche waren das? Ich habe den Eindruck, die wissen selber nicht, warum sie hier laufen. Gegen Polizeigesetz. Aber mir hat noch niemand sagen können, dass was der KSC mit zu tun hat. Okay. Was mit was zu tun hat, der KSC? Was hat der KSC mit zu tun? Dass die Fußballfans oft von Verschärfungen der Polizeigesetze, wie sie selber sagen, mit als Erste betroffen sind. Solche Maßnahmen werden ganz oft im Stadion ausprobiert, bevor sie auf die Gesellschaft angewendet werden. Entschuldigung, jetzt höchste Zeit. Weil die Kriminellen, die gehen mit meinem Enkel nicht mehr ins Stadion, weil die Kriminellen mit Müller so unterwegs sind. Und da ist Zeit, dass da die Polizei mehr Handhabe bekommt, um diese Kriminelle aus dem Stadion auszusanieren. Oder? Ja, gut, das gibt es dann. Aber hier, ich besorge Ihnen mal einen Flyer, dann haben Sie ein bisschen Eindruck. Halt! Aber was habt ihr immer darauf zu sagen? Was? Worauf? Auf, dass es im Stadion Probleme gibt? Dass ich mit meinem Enkel nicht mehr ins Stadion kann. Ich würde es gern beantworten. Weil da Kriminelle unterwegs sind. Ich wollte Ihre Meinung kurz einfangen, weil wir senden live im Radio und ich muss leider weitergehen. Aber selber haben Sie gar keine Meinung dazu. Doch, ich habe schon eine Meinung dazu. Ich bin der Meinung, dass die Beschneidung generell der Freiheitsrechte aller Menschen nicht die Antwort sein kann. Das kann nicht die Antwort. Also Gesetze, die nachher für alle gelten und die die Freiheit aller Menschen einschränken, können meiner Meinung nach nicht die Antwort auf ein konkretes Problem sein. Das ist schon gibt es, glaube ich. Wie soll man ein Gesetz für der KSC allein machen oder für Dortmund oder was? Es gibt ja nicht nur Gesetze als Steuerungselemente, sondern es gibt Verordnungen, es gibt Fanarbeit, es gibt Menschen, die sich mit den Leuten direkt auseinandersetzen können. Bei 20 Jahren wird Fanarbeit gemacht, aber die sind unbelehrbar, die Bursche. Hoffen wir es nicht. Danke, tschüss. Okay. Ja, damit also, muss man rechnen. Mal eine andere Meinung würde ich mal nennen. Ja, stell dich selber vor. Hi, ich bin Jonas. Von der Linken oder Verteidigung? Ich arbeite im Wahlkreisbüro von Michel Brandt, bin parteilos, aber überzeugt links, ja. Okay. Und du beteiligst dich heute auch an der Demo gegen die Verschärfung des baden-württembergischen Polizeigesetzes. Kannst du uns in zwei Sätzen sagen, warum? Ja, absolut, weil es immer mehr so wird, dass gegen zivilgesellschaftlichen Protest autoritär vorgegangen wird. Und das Polizeigesetz ist praktisch das Werkzeug, das sich der Staat schafft, gewalttätig und repressiv und auch menschenrechtsfeindlich gegen Demo-Versammlungen oder Fanaufzüge vorzugehen. Ja. Ich finde auch total schlimm die anlasslose Kontrolle, die stattfinden soll, 30 Kilometer, auch weil ich gern mal Gras rauche und einfach keine Lust habe, deswegen repressiert zu werden. Und das sind alles Wege, die praktisch geschaffen werden, um Freiheitsrechte einzuschränken. Danke. Noch eine schöne Demo. Danke. Jo, wir haben noch ein paar Stimmen am Rand oder auch nicht. Also wir bewegen uns gerade hinter der Demo. Wie gesagt, wir gehen mittlerweile davon aus, 1200, vielleicht sogar 1500 Leute, also für Karlsruhe. Eine wirklich große Demo haben wir so schon länger nicht mehr gesehen. Was gibt's für Fragen aus dem Studio? Was könnte die Hörerin interessieren? Ja, das stellt sich die Frage. Das ist natürlich immer viel Information. Aber jetzt könntest du ja nochmal vielleicht ausführlicher deine Meinung zu dem netten Herrn. Ja, also der nette Herr hat mir erzählt, dass er mit seinem Enkel eben nicht mehr ins Stadion gehen kann, zum KSC, weil dort in seinen Augen Kriminelle mit Böllern das Fußballspiel als einen gefährlichen Ort werden lassen. Und er konnte das nicht genauer beschreiben. Und ja, also er meinte eben, das wäre doch jetzt höchste Zeit, habt ihr ja gehört, dass man quasi dagegen vorgeht. Ich habe versucht, kurz zu entgegnen, dass ich das und so sehe ich das auch. Natürlich gibt es soziale Probleme in der Gesellschaft und es gibt Probleme mit einzelnen Menschen und Gruppen und es gibt Probleme mit Gewalt und es gibt Probleme mit Menschen, die vielleicht die Persönlichkeitsrechte anderer Menschen nicht unbedingt vollständig achten und so weiter. Aber die Antwort kann auf keinen Fall sein, in meinen Augen, dass die Freiheitsrechte aller Menschen aufgrund der Tatsache, dass es irgendwo Probleme gibt, geschnitten oder eingeschränkt werden. Und ich denke, dass der Mensch sich ja nicht ausführlich bisher, was er auch klar ist, Gedanken darüber gemacht hat, was das bedeutet, was er da gerade sagt. Ja, er scheint sich ja nicht betroffen zu fühlen. Ja, ich bin ja gerade am Friedrichsplatz Und hier sind auf jeden Fall auch sehr viele Passanten, sehr interessiert auf die Demo gucken und schauen, was da so auf den Transparenten steht. Und ich denke, wir schließen uns auf jeden Fall auch, wie es auch aus der Demo heraus getan wird, natürlich der Thematik an. Dass, also auch dafür setzen wir uns ja als Querpunkt, denke ich, auch ein. Beteiligung, Menschen die Möglichkeit geben, sich an der Gesellschaft zu beteiligen, also Teilhabemöglichkeiten zu schaffen, soziale Gerechtigkeit zu schaffen, bezahlbare Mieten und so weiter. Natürlich gibt es Probleme und der Druck in der Gesellschaft ist sehr hoch. Viele Menschen stehen unter sehr hohem Druck und wir haben zunehmend Menschen, die keinen Ausweg mehr sehen, außer Gewalt tätig zu werden oder. Weil ich kurz daran erinnern kann, zur Erklärung des Ganzen, wir hatten mal eine Veranstaltung mit dem Dr. Felix Riedel, von der dem Psychologen Dr. Felix Riedel, der damals uns erklärt hat, dass eben ja der Kapitalismus in den westlichen Demokratien sich so entwickelt hat durch die Flexibilisierung der Arbeit in der Gesellschaft etc., dass viele Menschen sehr stark unter Druck stehen. Und er hat das auch als Erklärungsmuster genommen, um den IS zu erklären. Nämlich wird hier ein geschlossenes Weltbild angeboten, das Alternativen zum Bestehenden darstellt. Und er sagte, seit der Ostblock zusammengebrochen ist, gibt es so eine Alternative für die Menschen erstmal nicht mehr. Ja, wir haben jetzt die Möglichkeit, uns ein paar Worte anzuhören von einem Vertreter vom CCC. Ich dachte von ein paar Fragen, aber es können auch Fragen kommen. Ihr beteiligt euch an der Demo beim Thema Staatstrojaner natürlich nicht verwunderlich. Und genau, wir haben auch als Radio A uns ja vorher gut eingelesen und auch uns damit beschäftigt, dass eure Klage ja, wie du es auch vorhin beim Redebeitrag schon gesagt hast, weiterläuft gegen das Gesetz 2017. Was seht ihr jetzt an der neuen Gesetzesnovelle oder an der Vorlage als hochproblematisch an im Vergleich zu dem eh schon sehr scharfen Gesetz 2017? Also unter anderem werden die TKÜ oder die Quellen Telekommunikationsüberwachung, wie es lang heißt, was ja 2017 schon im Gesetz drin war, was ja nur eine Einschränkung der Staatstrojaner ist, wobei das ja auch schon sehr fraglich ist, ob das überhaupt so umsetzbar ist mit den Einschränkungen. Der wird jetzt sozusagen legalisiert, dass alle Zugriffe, also die komplette Online-Durchsuchung möglich ist, was natürlich diesen Grundrechteingriff, der bei dem 2017er Gesetz schon drin war, noch mehr ausbaut und noch mehr verschärft. Okay, uns kommt schon ein bisschen so vor, also es gab ja schon vom CCC schon vor vielen Jahren und auch von anderen linken Gruppen immer wieder Hinweise darauf, dass natürlich schon ich will jetzt nicht sagen, eine gewisse Technikfeindlichkeit, aber für die Kritik daran, dass es natürlich irgendwann passieren könnte, dass all das, was Smartphones, Kameras, Mikrofone und Fernsteuerbarkeit und so bietet, dass wir immer die Gefahr gesehen haben, dass es natürlich irgendwann auch umgesetzt wird. Und würdest du sagen, wir nähern uns diesem Punkt der vollen Ausnutzung der technischen Möglichkeiten? Ja, das gibt da zwei verschiedene Punkte, die man berücksichtigen muss. Einerseits ist es die technisch Machbare ist natürlich dadurch, dass die Geräte immer besser werden und immer mehr Möglichkeiten bieten. Die Kameras werden immer besser, die Mikrofone werden immer besser. Dadurch werden die Eingriffe natürlich auch immer krasser. Andererseits scheitert es in Deutschland auch immer wieder an der Inkompetenz der Überwacher, auf die wir uns aktuell zumindest in Deutschland noch so ein bisschen verlassen können. das hatte ich auch in einem Redebeitrag, dass der letzten Staatstrojaner, den wir gefunden hatten, 2011 und den wir untersucht haben, der war ja sehr dilettantisch umgesetzt und hat natürlich irgendwie auch deshalb signifikant mehr Eingriffe ermöglicht, als eigentlich erlaubt war. Und deshalb war es ja damals auch ein großer Skandal, der durch die Medien ging. Wobei prinzipiell ist es natürlich so, dass die Überwachungen immer weiter zunehmen. Das ist ja auch im Prinzip unter dem Problem. Die Prämisse ist ja immer, dass wir Terrorbekämpfung wollen. Und der Terror wird nicht weggehen, der wird auch nicht irgendwie verschwinden, wenn wir irgendwie jetzt neue Sicherheitsgesetze machen. Der wird sich andere Mittel und Wege suchen und er wird immer da bleiben. Und wenn wir da immer weiter hinterherrennen und die Gesetze weiter verschärfen, dann haben wir halt irgendwann den totalitären Überwachungsstaat und nicht mehr eine freiheitlich-demokratischen Staat, wie wir ihn eigentlich haben wollen. Also das wird natürlich immer schlimmer und deswegen das Einzige, was dagegen hilft, ist halt zivilgesellschaftlicher Protest. Deswegen sind wir heute auch hier. Okay, vielen Dank und schön, dass ihr euch an den Protest beteiligt. Ja, Wir haben ja auch bei uns schon im Radio drüber berichtet, über die Mobilfunkdatenabfrage. Genau da spielt auch das Thema in rein, dass einfach die Behörden viel größere Zugriffe haben auf Daten, die einfach sehr prägnant sind, also Bewegungsabläufe und auch, wo sich Leute einfach die ganze Zeit aufhalten, wo sie arbeiten. Das ist natürlich herauszusehen aufgrund des Bewegungsprofils. Ja, danke nochmal für diesen kurzen inhaltlichen Beitrag. Wir würden einfach nochmal ein paar O-Töne und Geräusche von der Demo einfangen und uns dann vielleicht auch nochmal für... Ja, ja, wir würden nochmal ein bisschen... Wir haben hier im Studio auch noch Inhalte. Also wir haben ja auch ein Interview mit dem Bündnis, mit einem Vertreter vom Bündnis geführt im Vornherein. Ich würde auch sagen, so dass wir den noch bringen könnten. Ja, dann können wir uns natürlich auch kurz verabschieden. Ich würde aber gerne davor noch kurz versuchen, eine Vertreterin des antirassistischen Netzwerks Baden-Württemberg, die vorhin auch darauf hingewiesen hat, dass es natürlich ganz stark auch Migrantinnen und Migranten betrifft, wenn die Polizeigesetze so wie geplant verschärft werden. Die würde ich gerne kurz finden und sie einfach fragen, was sie gerade von der Demo hält und was sie findet, wie es läuft. So, okay. Ich suche. Ich meine, vielleicht kann man ja zwischendrin noch irgendwie... Eine Kollegin von Beobachter News werde ich mal kurz fragen, wie sie die Demo-Lage gerade einschätzt. Relativ ruhig. Bisschen, die Fußballfans sind besonders laut, finde ich aber auch gut. Und vor allen Dingen die Bullenpräsenz ist ja unglaublich. War gestern in Stuttgart, da haben die Bullen sich so zurückgehalten hier. Die sitzen ja fast auf der Schulter hier. Ununterbrochen, oder? Also genau, mittlerweile sind die Reihen näher gekommen und auch, ist noch nicht geschlossen, aber auf jeden Fall etwas enger. Und der Herr Zimmer muss auch sich etwas zurückhalten beim Beobachten. Man sieht an den Gesichtszügen, dass es ihm nur so mittelmäßig gut gefällt, die Veranstaltung. Aber das wundert uns ja nicht. Ja, und die Mischung ist sehr schön. Vorne die Fußballfans, hinten Antifaschista, so muss sein. Danke. Ja, das läuft ganz gut. Ja, was ich ja noch irgendwie noch mit einbringen würde aus dem Studio. Könntest du dein Mikro ein bisschen lauter machen im Studio? Oh ja, ja, Entschuldigung. Sehr gut. Ja, was ich auch immer interessant finde irgendwie, wenn man sich halt auch anschaut, Stichwort G20, das hätte man vielleicht dem netten Herrn vorhin auch sagen können, dass die Polizei sich selber oft rechtswidrig verhält. Wie beim G20-Gipfel, wo es sich gegen Gerichtsurteile hinweggesetzt hat, es eine starke Polizeigewalt gab, wo auch dokumentiert ist, wo man auch auf YouTube sehen kann. Und im Endeffekt, so wie ich das verstanden habe, viele Sachen, die die Polizei schon vorher illegal gemacht hat, wird jetzt nachträglich legitimiert mit diesen neuen Polizeigesetzen, die ja nicht nur in Baden-Württemberg jetzt kommen soll, sondern zum Beispiel in Bayern schon umgesetzt ist. Also da wird muss man sich schon auch bei Skandalen, wo Menschen in Polizeigewahrsam sterben, dass Rechte, zum Beispiel rechte Anschläge und Gewaltverbrechen vertuscht werden, auch nicht nur vom Verfassungsschutz, sondern auch von Polizisten, Polizistinnen, die vor Ort waren. Und dass man... Es gibt weiß-blaue Rauchfahnen. Ich muss kurz einschreiten. Die Demo steht direkt vom ECE-Center. Viele Leute lautstark, viele Leute drumherum. Die Polizei im Moment nur im vorderen Teil. Und es gibt blau-weiße Rauchfahnen. Stimmung im Block, würde man sagen. Die Polizei guckt auf jeden Fall auch sehr aufmerksam in den Block. Und möchte gucken natürlich, wer die Pyro gezündet hat. Es stehen hier auf jeden Fall auch sehr viele Passanten ums Ettlinger Tor rum, die auch die Demo zulauschen und gucken, was auf den Transparenten steht. Ja, also alles in allem kann man sagen, es läuft ganz gut. Wir werden mal einen der Organisatoren vom Bündnis kurz einen O-Ton einfangen zur Stimmung. Darf ich dich kurz fragen, wie du die Stimmung gerade wahrnimmst? Ja, die Stimmung ist großartig auf jeden Fall. Also gefühlt irgendwie 1000 Leute auf der Straße. 1200. 1200, okay, super, ich bin auch gerade versucht, durchzuzählen. Ja, klasse auf jeden Fall. Verschiedene Gruppen auf der Straße. Man hört ja auch viele Fußballfans. Ja. Gut, danke. So, dann werden wir mal noch kurz, wie gesagt, versuchen. Einen weiteren O-Ton. Nur mal, ich habe dich nicht verstanden. Wir sind vom Querfunk und senden gerade live, das hast du schon mitbekommen, ja. Und sammeln einfach gerade ein bisschen O-Töne und Einschätzungen. Ja, also extrem wichtig, dass die Leute sich endlich klar darüber werden, dass unsere Demokratie nicht durch mehr Sicherheit geschützt wird, sondern nur durch mehr Freiheit. Ja, und das heißt Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und all das, was versucht wird, gerade zu beschränken. Das ist Gewährleistung der Demokratie und nicht Polizeistaat und Überwachung. Genau, so sehen wir es auch. Vielen Dank für deinen Beitrag. Ja, jetzt wollen wir kurz, aber es ist sehr laut gerade durch die Samba-Gruppe und es kommt auch ein bisschen Dynamik in die Nummer. Irgendwas ist wohl gerade geschehen, man weiß es nicht genau. Aber, so. Wenn wir ein Stück weg vorlaufen, ein kleines Stück, genau. Also, genau, wir haben nochmal einen O-Ton aus der Demo. Ja, wir haben keine großen Vorgaben, wir wollen einfach mal hören. Wir schätzen ein, wie ist die Stimmung? Wie werden die Inhalte transportiert? Ich denke, es ist gute Stimmung hier. Es ist auch eine neue Qualität, dass hier verschiedene linke Zusammenhänge, auch Zusammenhänge, die gegen Rassismus arbeiten, gemeinsam mit der einem Teil der Fanszene hier gemeinsam auf der Straße ist, um deutlich zu machen, wer alles von diesen neuen Polizeigesetzen betroffen sein kann. Das finde ich eine gute Angelegenheit und hoffe, dass das breite Bündnis auch weiter besteht. Danke, das hoffen wir auch. Ja, ich würde mit ein paar O-Tönen enden und einfach mit Sounds von der Demo und dann einfach mal kurz vielleicht die Live-Übertragung pausieren für den Beitrag. Der wird ja etwa 5 Minuten gehen, soweit ich weiß. Eher, mehr, wenn man noch Musik zwischendrin spielen, 20. 20, okay. Und dann hätten wir noch, wäre unsere Sendung noch 20 Minuten, wo wir nochmal miteinander telefonieren können. Ich finde, wir haben schon recht viele O-Töne einfangen können. Klar, wir sind ja die ganze Zeit erreichbar, das heißt, wenn es besonderes Interesse gibt, dann einfach auch anrufen. Wir sind ja von der Demo direkt erreichbar. Die Demo steht vor dem ECE-Center in voller Länge. Es gab blau-weiße Pyros. Es sind weit über 1000 Leute auf jeden Fall. Weiterhin die Stimmung ist soweit in Ordnung und relativ ruhig. Die Stadt ist voll. Hat sich nicht viel geändert. Die Polizei stellt sich mehr auf. Die Polizei steht vor der Demo. Okay, das ist jetzt ein neues Bild. Hat vielleicht gestoppt. Man weiß es nicht, was da gerade geplant ist, aber wir werden das natürlich kommentieren. Ich werde einfach mal kurz fragen. Okay, also es ist tatsächlich so, dass die Polizei die Demo gerade gestoppt hat wegen dieser kleinen Pyro-Geschichte. Dann würde ich aber doch lieber live bleiben und falls hier irgendwas passiert. Ist das so im Sinne, oder? Im Endeffekt kannst du das ja auch erstmal beobachten. Ich würde jetzt sowieso erstmal ein Lied spielen und das 5 Minuten geht und du kannst ja nochmal anrufen und ich kann dich dann nochmal live bringen. Genau, also dann vielleicht rufe ich auch ins Lied rein an. Sobald hier irgendwas passiert, würde ich eben gucken, dass wir sofort wieder aufzeichnen und live über 104,8 MHz nach Karlsruhe hineinsenden. Okay, dann bis später. Dann bis später. So. Jetzt erstmal zum Verschnaufen. Vielleicht die älteren Semester von euch kennen dieses Lied noch, aber auch wenn man unsere Sendung häufiger hört. Und zwar passend zum Thema von Extra Breit Polizisten. Ah, und danach würde ich gleich im Anschluss das Bündnisinterview mit einem Vertreter von dem Karlsruher Bündnis gegen das neue Polizeigesetz abspielen. Und wünsche euch schon im Vornherein viel Spaß und ich hoffe, ihr werdet dadurch noch ein bisschen schlauer, was das neue Polizeigesetz angeht. kommen, haben ihre Augen dunkle Ränder. Sie rauchen milde Sorte, weil das Leben ist doch hart genug. Ja, wir haben jetzt hier den Andi von der Karlsruher Initiative gegen das neue Polizeigesetz in Baden-Württemberg. Hallo, schön, dass du da bist und uns ein bisschen was über dieses neue Polizeigesetz erzählen wirst. Hi. Ich würde gleich anfangen mit den Fragen. Und zwar wäre meine erste Frage die, dass ja lange Zeit nicht bekannt war, dass das Polizeigesetz in Baden-Württemberg verschärft werden soll. Aus den Medien kam bisher auch wenig. Wie wurde das Vorhaben bekannt und hat sich in der Berichterstattung etwas geändert, seitdem es bekannt ist? Okay. Ja, also das Vorhaben wurde eigentlich mehr oder weniger erst über die Presse bekannt. Man muss dazu wissen, dass es im 2017 gab es bereits eine erste Polizeigesetzverschärfung. Und als dann eben die jetzige neue Verschärfung bekannt wurde, das war im Oktober 2018, war eben die letzte Verschärfung nicht mal ein Jahr lang oder seit nicht mal einem Jahr verabschiedet. Genau, und der CDU-Innenminister Strobel hat dann eben im Oktober 2018 über die Presse verlauten lassen, dass man eben bereits an der nächsten Reform des Polizeigesetzes arbeiten würde. Und aktuell ist es aber eigentlich so, dass dieser Gesetzentwurf bislang ja tatsächlich geheim gehalten wird und auch auf Pressenachfrage wird er nicht herausgegeben. Das heißt, man möchte hier wahrscheinlich wieder so die Schiene fahren, das ganze Gesetz in einer Art von Schnellverfahren, in Hinterzimmern, ohne eine öffentliche Diskussion durch den Landtag zu bekommen und letztlich zu verabschieden. Trotz dessen werden auch immer wieder über die Presse einige Vorhaben eben aus dem Gesetzentwurf bekannt, auch konkret, was genau geplant ist. Die Berichterstattung hat sich jetzt nicht großartig geändert. Es kommen, wie gesagt, immer wieder so Häppchen raus und alles wird wieder ja aufgefrischt. Aber neue Erkenntnisse auch darüber, wann genau jetzt eigentlich dieses Gesetz verabschiedet werden soll, sind, wie gesagt, einfach kommen eigentlich nicht raus, weil alles so ein bisschen, wie gesagt, in den Hinterzimmer der Politik sozusagen gehalten wird. Ja, aber was ist denn da so schlimm daran, was in den Hinterzimmern verhandelt wird? Kannst du da mal so ein, zwei Beispiele von Gesetzesänderungen bringen? Was über dem Ganzen eigentlich schwebt, ich gehe jetzt gleich nochmal auf ein, zwei Beispiele ein, aber was über dem Ganzen eigentlich schwebt, sind eben, oder was in den Änderungen auftaucht, ist dieser Begriff der drohenden Gefahr. Dieser Begriff ist neu, den gab es eigentlich bisher nicht. Im Polizeijargon, würde ich jetzt mal sagen, gab es eigentlich immer den Begriff der konkreten Gefahr. Und eben dieser Begriff der drohenden Gefahr wurde bisher eigentlich nur im Bereich des Terrorismus sozusagen benutzt, um dort dann eben präventiv, also dass die Polizei dort eben präventiv tätig werden kann. Dieser Begriff wird nun auf eine Vielzahl von polizeilichen Befugnissen eben in diesem neuen Polizeigesetz angewendet. Und ja, es geht eigentlich darum, dass die Polizei dadurch nicht nur in dem Bereich, also wenn sie konkrete Hinweise auf eine konkrete Gefahr hat, aktiv werden kann. Es reicht schon, dass eine Gefahr droht und die Polizei kann präventiv aktiv werden. Das heißt, sowohl bei einer Drohnengefahr als auch bei der konkreten Gefahr geht es dann um präventive Maßnahmen, bevor überhaupt eine Straftat begangen wurde. So, die Polizei kommt damit eigentlich immer mehr in das Vorfeld von tatsächlichen Gefahren, von tatsächlichen Straftaten und alles verlagert sich immer mehr so in diese Prävention. Konkret an zwei Beispielen, um das mal festzumachen, geht es vor allem um den Bereich der Online-Durchsuchung oder das Abhören von Telefonen. Da war es eigentlich bisher auch in dem vorigen Polizeigesetz so, dass die Polizei eigentlich erstens nur gewisse Daten, eigentlich nur also die Kommunikationsdaten, also von Chats aufnehmen konnte. Jetzt ist es aber so, dass alle Daten auf den Geräten einer Person durchsucht werden dürfen. Und es muss nicht nur wie bisher eigentlich eine konkrete Gefahr herrschen, also begründet werden. Es reicht eben auch diese drohende Gefahr aus, um jemanden, um das Handy einer Person, den PC etc. Eben zu überwachen und online zu durchsuchen. Das ist eigentlich so der problematischste Punkt des Gesetzes und das zieht sich eben durch die ganzen Befugnisse durch. So auch im Kontext von Demonstrationen oder Fußballspielen, wenn es darum geht, eben Personenkontrollen durchführen zu dürfen. Das war bisher eine sehr umstrittene, rechtlich eigentlich nicht legale, legitimierte Praxis. Jetzt durch den Begriff der drohenden Gefahr ermöglicht es eben der Polizei zu sagen, ja okay, es ist zwar hier noch keine konkrete Gefahr auszugehen von der Demonstration, aber eine Gefahr könnte ja drohen, okay, damit werden unsere Personenkontrollen in dem Sinne auch rechtlich legalisiert. Die Polizei kann eigentlich jeden Anlass los kontrollieren, indem sie halt sagen, ja okay, es herrscht hier irgendwo eine spekulative drohende Gefahr. Genau, das heißt, jeder, der sich jetzt auf Fußballspiele, der auf Fußballspiele geht oder im Rahmen von einem Fanmarsch zum Stadion läuft, kann oder Demonstrationen etc., kann halt Opfer von Personenkontrollen werden. Und da ist die Schwierigkeit natürlich auch, dass dadurch ja eigentlich so dieses Versammlungsrecht so ein bisschen versucht wird einzuschneiden. Also dass man da einfach damit rechnen muss, dass man kontrolliert wird, dass man vielleicht in irgendeiner Datei landet und im Endeffekt schreckt das halt Leute ab, von ihrem Versammlungsrecht zu Gebrauch zu machen. Und das ist ja eigentlich auch der Skandal da hinten dran. Mhm. Ja. Ja, du hast ja schon Fußballfans und Demonstrantinnen angesprochen. Und aber trotzdem, also ist ja, die sind ja sowieso immer die Bösen und so. Aber so, es herrscht ja immer vor, ich habe ja nichts zu verbergen. Irgendwie, wieso soll mich das betreffen? Wieso betrifft es uns doch? Oder beziehungsweise, wen wird es denn am meisten dann treffen? Also grundsätzlich betroffen können wir alle sein. Also alle, die sich irgendwie außerhalb ihrer Wohnung, ich sag's jetzt mal so, außerhalb ihrer Wohnung bewegen und vielleicht mal auf eine Demo gehen oder zu einem Fußballspiel oder Leute, die sich jetzt im Rahmen von Fridays for Future engagieren. Also alle, jeglicher politischer Aktivismus ist natürlich eine Zielscheibe dieser neuen Polizeigesetze. Dementsprechend kann auch jeder Opfer eben freiheitsbeschränkender und auch dieser Überwachungsmaßnahmen werden, weil es eben, und da sind wir wieder bei dem Begriff der drohenden Gefahr, es braucht keine begangene Tat, es reicht, oder es braucht nicht mal einen begründeten Verdacht oder es muss nicht mal eine Straftat vorliegen, allein eben eine Gefahrenprognose, die Polizei dann natürlich auch noch selber stellen darf, reicht eben aus, damit Leute oder um Leute zu überwachen und dass damit Leute eben in das Visier, ins Fadenkreuz, sage ich mal, der Polizei kommen. Natürlich sind jetzt die Leute, die samstags shoppen gehen, so, die werden natürlich, die wird es jetzt nicht primär betreffen, die wird es vielleicht auch nicht so interessieren, aber alle Leute, die sich halt so ein bisschen auch mit ihren Grundrechten auseinandersetzen und da schon eine Art von Bewusstsein einfach dafür haben, dass mit dem Polizeigesetz auch einfach Grundrechte abgeschafft werden, Menschenrechte abgeschafft werden, so, die für die ist das natürlich auch, ja, die müssen davon und sind davon auch betroffen. Tatsächlich, also Personengruppen, die aktuell schon von dem letzten Polizeigesetz in Baden-Württemberg betroffen sind, oder Personengruppen, sage ich jetzt mal, oder gerade auch das PAG, das Polizeiaufgabengesetz in Bayern, das es ja auch schon seit, glaube ich, Ende 2017, Anfang 2018 gibt, da stellt sich heraus oder da zeigt sich, dass vor allem Migrantinnen und Migranten oder Asylsuchende bisher eigentlich die Leidtragenden dieser neuen Polizeigesetzverschärfungen sind. Und da geht es natürlich der Polizei auch darum, Migration einzudämmen, Grenzen zu sichern. Ist ja auch die Schleierfahndung, die ja jetzt auch nochmal verschärft wurde, wo gerade auch im Rahmen, also wo nicht mehr entlang einem Korridor oder beziehungsweise wo ein relativ breiter Korridor für anlasslose Kontrollen genutzt werden kann oder dann von der Polizei abgesteckt wird sozusagen. Und da geht es natürlich darum, auch Grenzgebiete zu sichern und dort in den Grenzgebieten natürlich auch Leute aufzugreifen und dann halt in Haft zu stecken oder genau. Ja, was denkst du denn, wieso das nur das Polizeigesetz jetzt schon wieder verschärft wird? Also da wird es ja außer irgendwie eine komische abstrakte Terrorgefahr und blablablub, irgendwie, da wird es ja Gründe dafür geben. Wie schätzt du das ein? Ja, so wie du es schon ansprichst, also natürlich ist immer eine Rechtfertigung, die man immer wieder hört, ist natürlich diese Terrorgefahr. Das war schon immer, also die letzten Polizeigesetzverschärfungen 75, 86 und jetzt die aktuellen in den letzten Jahren, so, die wurden immer damit gerechtfertigt, dass es eine gewisse Terror- oder eine abstrakte Terrorgefahr gab. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch darum oder wird auch immer als Grund oder Rechtfertigung angeführt, dass man natürlich auch den Datenschutz berücksichtigen muss. Das heißt, es gab zum Beispiel jetzt von der EU eine Datenschutzrichtlinie, die dann auch von den EU-Mitgliedsländern so umgesetzt werden muss. Da geht es natürlich um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten. Und die Polizei sagt natürlich, ja, da müssen wir natürlich irgendwie uns natürlich drauf einrichten, das anpassen. Da geht es natürlich darum, auch eben Dinge, die bisher sehr rechtlich in der Grauzone waren, dann auch im Nachhinein, die eben auch durch die Richtlinie, sag ich mal, betroffen sind, dann im Nachhinein natürlich zu rechtfertigen oder zu legalisieren. Das heißt natürlich, so ein bisschen auf diese EU-Richtlinie zu reagieren. Auf der anderen Seite das neue Polizeigesetz wird auch umgesetzt, um eben eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum BKA-Gesetz Genüge zu tun. Und zwar hat das Bundesverfassungsgericht verlangt, dass eben eine Verhältnismäßigkeit gewahrt wird und dass halt auf datenschutzrechtliche Bestimmungen eingegangen wird, beziehungsweise dass datenschutzrechtliche Bestimmungen auch einzuhalten sind. Das heißt, sowohl das BKA-Gesetz als auch diese EU-Richtlinie werden als Gründe herangeführt, eben das Polizeigesetz jetzt nochmal anzupassen. Eigentlich ist es eine Verschärfung. Und eigentlich geht es auch nicht um Wahrung von Datenschutz oder von personenbezogenen Daten, weil das Polizeigesetz in den einzelnen oder die einzelnen Befugnisse ganz klar in Grundrechte eingreifen, in Privatsphäre eingreifen und so weiter. Wie ordnest du das denn historisch ein? Es gab ja immer wieder irgendwelche Verschärfungen vom Polizeigesetz oder von allgemein mehr Befugnisse für den Verfassungsschutz, BKA und so weiter und so fort. Ja, ich habe es ja eben schon angesprochen. Also das ist nicht die erste und nicht, wird wahrscheinlich auch nicht die letzte Polizeigesetzverschärfung sein. Also 75 gab es in allen westdeutschen Ländern eine Verschärfung der Landespolizeigesetze. Da wurde dann unter anderem die Praxis der verdachtsunabhängigen Kontrollen eingeführt. Also da hat es schon alles so ein bisschen einfach einen Start genommen. Und 1986 gab es so eine weitere Verschärfung. Da wurde dann witzigerweise oder interessanterweise auch gesagt, wir müssen uns jetzt, damals war es das Volkszählungsurteil, da ging es auch um Datenschutz. Da musste man sich dann auch, oder dann musste die polizeiliche Praxis dann auch angepasst werden. Und trotzdem wurden dann in dem Zuge auch weitere Verschärfungen immer mit eingeführt. Und ich glaube, historisch ist es schwer einzuordnen. Also ich würde ganz klar sagen, dass es natürlich darum geht, und das hatte ich vorhin auch schon gesagt, immer mehr polizeiliche Befugnisse auszuweiten. Die Polizei hat immer mehr Möglichkeiten im Sinne oder immer mehr geheimdienstliche Befugnisse eigentlich. Und das muss man natürlich auch historisch betrachtet kritisch sehen, weil seit 1945 ist das mit die schärfste, also mit die krasseste Verschärfung von Polizeigesetzen. Die Polizei hat immer mehr kommt immer mehr aus einer Kontrolle heraus. Und auch, wie gesagt, das mit der drohenden Gefahr ist ein Begriff, der auch verfassungsrechtlich sehr umstritten ist und eben Tür und Tor eigentlich für Willkürmaßnahmen offen lässt. Und ich glaube, da muss man gerade auch, wie gesagt, von einem historischen Hintergrund in Deutschland einfach auch nochmal genauer hinsehen und einfach auch nochmal ganz klar sagen, okay, hier geht es in eine Richtung, das muss man kritisch betrachten und man muss eigentlich alles dafür tun, dass dieses Polizeigesetz dementsprechend auch verhindert wird. Mhm. Wir sprechen ja ziemlich lange. Ich würde vielleicht eine Frage streichen. Mhm. Und zwar vielleicht was auch wichtig ist, vielleicht auch für euch irgendwie als Bündnis so. Und zwar kannst du das Bündnis ein bisschen vorstellen und was ihr macht und wie man da mitmachen kann. Ja. Also es gibt, in erster Linie gibt es ein landesweites Bündnis, das sich unter dem Motto Freiheitsrechte verteidigen gemeinsam gegen alte und neue Polizeigesetze zusammengefunden hat. Da sind Organisationen aus Freiburg, Stuttgart, aus Tübingen, eben auch aus Karlsruhe, Mannheim vertreten, also komplett über Baden-Württemberg verteilt. Und da gab es auch schon eine erste Demonstration am 13. Juli in Stuttgart, eine landesweite Demo. Und aber es ist natürlich auch so, dass die einzelnen Städte natürlich auch unabhängig davon aktiv werden gegen das Polizeigesetz. Das heißt also mit dezentralen Aktionen vor Ort. So haben wir jetzt auch jetzt hier am Wochenende den landesweiten Aktionstag, wo es auch verschiedene Aktionen gibt. Und um auf die eigentliche Frage zurückzukommen, das Bündnis in Karlsruhe hat jetzt primär auf diesen Aktionstag hingearbeitet. Wir sind insgesamt um die 25 Organisationen, Gruppen, Vereine, die zusammengekommen sind und dann eben auch diesen Aktionstag gestaltet haben. Und darüber hinaus werden wir natürlich weiterhin aktiv sein in Karlsruhe. Also das heißt, mit dem Aktionstag wird nicht Schluss sein, um eben gegen das Polizeigesetz mobil zu machen. Ich denke, der Herbst wird spannend. Also irgendwann werden neue Hintergründe auch aus Strobels Innenministerium bekannt werden. Und dann gilt es natürlich, mobil zu machen, aktiv zu werden. Und ich glaube, da sind wir in Karlsruhe ganz gut aufgestellt. Ja. Ja, du hast mir eine gute Überleitung gegeben. Sehr gerne. Nämlich so als meine Abschlussfrage, Was denkst du, was kann jeder und jede tun, um zu versuchen, dieses Gesetz zu verhindern? Also grundsätzlich sich informieren, aktiv werden, sei es im Internet, sei es auf der Straße, sich unserem Bündnis anzuschließen und ja, ich glaube, man kann auf verschiedenen Ebenen Druck machen. Also man weiß, dass natürlich ja, die Grünen natürlich auch in der Regierung sind, dass es auch in der Grünen, an der Basis der Grünen wahrscheinlich nicht so sehr auf Gegenliebe stößt, diese Polizeigesetzverschärfung. Und vielleicht schreibt man mal seinem Abgeordneten, seiner Abgeordneten oder macht andere kreative Aktionen. Genau, also ich glaube, da gibt es vielfältige Möglichkeiten, um gegen das Gesetz aktiv zu werden. Ja, schön. Da danke ich dir erstmal fürs Gespräch und viel Erfolg. Danke also auch. Für uns alle. Danke dir. So, das war das Interview mit Andi vom Bündnis gegen das neue Polizeigesetz aus Karlsruhe. Ich möchte vielleicht nochmal auf die Antwort auf die Frage, wen dieses neue Polizeigesetz jetzt treffen wird. Da wurde geantwortet, unter anderem, dass Menschen, die jetzt zum Beispiel shoppen gehen oder sowas, dass es die nicht betrifft. Ich glaube, da hat er sich ein bisschen ungenau ausgedrückt und wollte hoffentlich sagen, dass es sie im Moment noch nicht betrifft, weil es natürlich immer so sein kann, dass Menschen nicht mehr einfach shoppen gehen können oder nicht einfach mehr ein in Anführungsstrichen als heute normal geltendes Leben führen können durch individuelle ökonomischen Absturz, dass man in Armut gerät, Drogenabhängigkeit und so weiter und so fort, aber halt auch Wirtschaftskrisen, wo vielleicht mehr Leute gegen die herrschenden Zustände demonstrieren werden oder sich probieren zu wehren oder auch sich die Produktionsmittel aneignen wollen, um selber über ihre Arbeit zu bestimmen. Und dann ist natürlich schon für eine größere Masse diese Gesetzesverschärfung relevant. Und zusätzlich muss man natürlich sagen, dass jetzt gerade bei der Online-Überwachung, ja, hat es vielleicht keine rechtlichen Konsequenzen für die meisten Menschen, weil noch keine Straftaten begangen wurden oder wie auch immer. Aber natürlich ist es sehr, sehr unangenehm, wenn in seinen privaten Raum eingegriffen wird, auch wenn es jetzt in Anführungsstrichen nur über den PC läuft. Aber zumindest so meines Wissens, in Karlsruhe gibt es ja die Bodycams. Nach dem neuen Gesetzesverschärfung soll dies wohl auch in Privaträumen erlaubt sein von der Polizei, Privaträume zu filmen mit ihrer Bodycam, was dann bei jeder, sagen wir mal, irgendeine Gruppe Studenten, Studentinnen feiert zu Hause in ihrer WG. Es gibt eine Ruhestörung, die Polizei steht vor der Tür und die Polizei kann dann schön in die Wohnung hereinfilmen. Also mir persönlich, auch wenn ich nichts zu verbergen habe, wäre es unangenehm, dass die Polizei weiß, wie es in meiner Wohnung aussieht. Das geht ihr halt einfach nichts an. Wieso da vielleicht viele Leute kein Bewusstsein mehr dafür haben, mag vielleicht auch daran liegen, dass die Leute ihre Daten sowieso schon im Internet frei zugänglich machen, durch Online-Banking, Online-Shopping und so weiter und so fort oder über Facebook und so weiter und so fort. Vielleicht nimmt da auch einfach eine Sensibilisierung ab für persönliche Daten und genau für das Recht, dass man in seiner Wohnung geschützt ist, auch vor dem Staat. Wir hätten jetzt noch 12 Minuten in der Sendung. Vielleicht wäre es ganz geschickt, nochmal auf die Demo zu schalten, wie es da aussieht. Es steht ja auch noch zur Debatte, was die Polizei da jetzt wollte, kurz bevor wir das Interview abgespielt haben. Also von daher probiere ich mal vor Ort anzurufen. Und werde wahrscheinlich jetzt gleich. Ah, hallo. Jo, das ist wieder zurück. Sehr schön. Wir, was? Der vorproduzierte Redebeitrag ist zu Ende. Ich gebe einen kurzen Überblick. Oder gibt's das aus dem Studio? Ja, und zwar möchte ich also natürlich sind 1200 Leute cool auf einer Demo, aber uns ist hier aufgefallen, weil das Das Fridays for Future, einige Leute mehr, auch in Karlsruhe, das sollte man nicht vergessen. Ja, wir haben nochmal nachgezählt, also entweder haben wir ein bisschen hochgezählt, wir haben gerade mal nachgezählt und kamen auf etwa 1000 Leute, also ein paar sind vielleicht im Gang gegen Ende der Route. Jo, aber wir bewegen uns rund um 1000 Leute und ich denke, es ist trotzdem ein Erfolg. Ja, auf jeden Fall. Sind sie auch nicht so dicht, ganz so dicht gelaufen, denn mir war es ein bisschen schwierig zu zählen. Jetzt sind gerade alle eingetroffen und jetzt gibt es, glaube ich, nochmal einen Redebeitrag. Wir sind zurück am Schlossplatz und wir haben einen kurzen Beitrag noch aus dem KSC. Ja, hi. Hey. Lass dich vorstellen, wenn du möchtest, oder kannst du es auch alle mitmachen? Ja, ich bin der Christian von der Fanhilfe Karlsruhe. Wir vertreten Fußballfans bei juristischer Angelegenheiten, also wenn es um Anwälte geht oder auch jetzt wie heute um allgemeine Themen. Und du hast ja vorhin schon einen guten inhaltlichen Beitrag gebracht, den haben wir auch live im Querfunk übertragen. Ja, das war der Martin, Kollege. Achso, war der Martin, stimmt, Kollege von dir, aber ihr habt den Beitrag gebracht für Fanhilfe. Und wie schätzt du jetzt die Demo ein? Was würdest du sagen zum Verlauf, zur Öffentlichkeitswirksamkeit? Wie wurde es so angenommen? Ja, ich denke, wurde ganz gut besucht. Also man hört gerade. Ich denke, kann jeder zufrieden sein mit unserem Blog und insgesamt mit der Demo bin ich zufrieden. Okay, dann wir freuen uns natürlich auch als Querfunk, der auch hier teilnimmt, dass es mal wieder zusammengekommen ist. Weil wir können uns erinnern, damals haben wir auch berichtet, gab es ja irgendwo ist das alte Transpi noch gegen Polizeigewalt und staatliche Repression. Das ist ja ein paar Jahre her, dass die Zusammenarbeit auf der Straße funktioniert hat. Also uns freut sehr, dass es mal wieder hingehauen hat. Wie seht ihr das? Ja, also ich sag mal so, die Themen überschneiden sich ja. Von dem her bietet sich an, dass zusammen auf das, auf die unsere Anliegen aufmerksam zu machen. Ja. Also ich denke, man sieht ja oder der Erfolg der Demo gibt uns ja eigentlich recht oder gibt uns da recht, denke ich mal. Okay, vielen Dank für deinen Beitrag. Gut, wir zeichnen noch ein bisschen, ich denke bis zum Ende der Sendung einfach die Abschlussredebeiträge auf, die letzten paar Minuten, wenn es keine anderen Wünsche aus dem Studio gibt. Studio, Mikrofon ein bisschen lauter. Pardon? Ja, jetzt? Ja, Ja, ich würde auf jeden Fall, wir können da mal reinhören. Ich würde vielleicht, um einen relativ sauberen Übergang für die nächste Sendung irgendwie hinzukriegen, vielleicht wir verlangen uns auch hier von der Straße. Also ich würde auf jeden Fall gern nochmal, so um halt keine Beiträge abbrechen zu müssen, würde ich vielleicht die letzten 5 Minuten noch ein Lied spielen. Aber ich glaube auch, dass wir jetzt erstmal wieder an die Bühne gehen und dem Redebeitrag lauschen. Genau. Und einer Politik, die nicht den Menschen, sondern den Profit in den Mittelpunkt stellt. Schlechte Arbeitsbedingungen, unbezahlbare Mieten, Altersarmut und die Privatisierung grundlegender Versorgungseinrichtungen wie Krankenhäuser. Das sind nur Symptome einer Gesellschaft, der Gewinnmaximierung und Funktionalisierung über das Wohl von uns Menschen gestellt wird. In einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich immer weiter auseinandergeht, sind die Polizeigesetze schlicht die präventive Antwort auf kommende soziale Spannungen. Ein so massiver Angriff auf unsere Freiheitsrechte muss aber, zumindest im Moment noch, gesellschaftlich begründet und legitimiert werden. Aktuell lässt sich diese Entwicklung gut am Rechtsruck in den Parlamenten und des öffentlichen Diskurses beobachten. Rechte Gruppierungen und Parteien, wie beispielsweise die AfD, schüren hier gezielt die Ängste der Menschen, die in einer sich verschlimmernden Prekarisierung an ihr Existenzminimum und in die Armut gedrängt werden. Auch die Angst vor denen, die in das rechte Feindbild passen, wird immer weiter aufgebauscht. Als Sündenbock herangezogen und verantwortlich gemacht, werden hier in erster Linie Migrantinnen und Migranten und eben jene, die sozial und ökonomisch schon ganz unten angekommen sind. Ihnen wird sowohl die Schuld an den Auswüchsen der Krise als auch ihre eigene Lage oft sogar noch als Selbstverschuldung vorgeworfen. Beides spielt den Rechten direkt in die Hände. Und genau diese Angst vor sozialem Abschied dient der AfD, den Neonazis und Befürworter eines hochgerüsteten Überwachungsstaates wie den Strobels und Seehofers als Motor für Hetze und Argumentation gegen politisch Unliebsame, Kriminalisierung und Zerspaltung unserer Gesellschaft. Daher wird von vielen und von Ihnen auch der Ruf nach mehr Sicherheit und Ausbau dieses Sicherheitsapparates. Was mit den Polizeigesetzen kommt, ist aber ganz bestimmt nicht die Sicherung unserer Arbeit- und Lebensverhältnisse. Die Sicherung von gutem und bezahlbarem Wohnraum für alle. Die Sicherung des Schutzes unseres Planeten oder die Garantie einer zuverlässigen Gesundheitsversorgung aller Menschen, unabhängig ihres Geldbeutels. Nein, was mit den neuen Handlungsspielräumen, Maßnahmen und Waffen gesichert wird, ist der Reichtum und die Macht derjenigen, die schon lange auf die Kosten von uns allen sich ein schönes Leben machen. Denn auch sie merken, dass sich die Probleme und Folgen des Kapitalismus nicht mehr so einfach unter den Tisch kehren lassen, dass die Widersprüche immer deutlicher zum Vorschein kommen und sich die betroffenen Menschen nicht mehr durch ein paar reformistische Veränderungen zufriedenstellen lassen. Auch, dass sich die Repression dabei gegen linke Demonstrationen und Projekte sowie die Fußballszene richtet, ist nicht verwunderlich. Beide sind auf ihre Weise auf dem Weg, eine gemeinsame Stärke zu finden und zu entwickeln, welche dem staatlichen Gewaltmonopol ein Dorn im Auge ist und was um jeden Preis unterbunden werden soll. Die Bekämpfung der progressiven und revolutionären Kräfte im Land sind daher ebenfalls Teil der Unterdrückung und der Machtsicherung. Was schon heute auf linken Demonstrationen, Fußballspielen und in Flüchtlingsunterkünften hinter verschlossenen Türen an Polizeigerät und Strategie erprobt wird, so, leider müssen wir jetzt doch diesen Beitrag abbrechen. Wir haben noch ein paar Minuten und ich würde euch gerne noch zumindest davon berichten. Es gibt auch einen Audiobeitrag vom Klimakollektiv Karlsruhe zu den neuen Polizeigesetzen, wie die Klimabewegung die neue Polizeigesetze treffen könnte. Den werdet ihr dann nicht mehr in dieser Sendung hören, aber ihr könnt ihn demnächst unter radioa.noblogs.org euch anhören. Genauso da werden wir auch das Interview mit dem Andi vom Bündnis hier in Karlsruhe, könnt ihr auch nachhören, sowie die gesamte Sendung. Zum Ausklingen spiele ich noch etwas von Tonsteine Scherben, macht kaputt, was euch kaputt macht. Und ich sage nochmal vielen Dank für euch vor Ort. Und wir werden ja in einem Monat wieder zu hören sein an normaler Stelle, also zwischen 18 und 20 Uhr. Wir danken hier nochmal Oszilla für den Sendeplatz. Also nochmal an alle Oszilla-Fans, 18 bis 20 Uhr, Oszilla heute am 13.10. Okay, dann beenden wir jetzt offiziell unsere Live-Übertragung hier vom Schlossplatz und wünschen euch noch einen schönen Sendesonntag. Ja, von mir auch. Ich verabschiede mich auch schon mal. Vielen Dank nochmal an euch und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao.